Schlanken in Hüften. Hab mich trüschig schmeichelt. Ließ meine Schlüpflieder liften. Ich ließ nichts unberührt. Schauen Sie mal meine Sterne an. Sie ist ganz eben und glatt. Ich bin ein bildschöner Mann. Mein Gesäß unterfüttert, das Lachen mit Botox gemalt. Die Falten haben mich erschüttert, ich hab's ihnen heimgezahlt. Oh, ich bin so Brustimplantat. Ich hab jetzt Schwitze statt Augen mit eigenem Zertifikat. Ich hab jetzt ganz viele Zähne, fast mehr noch als Stefan Raab. Und mein Gemächt ne Moräne. Zu schön mich zu teilen, drum lieb ich mich ganz allein. Wollen wir selbst mich aufgeilen, was anderes fällt mir nicht.